Bayern 2 Radiotexte mit Antonio Pellegrino. Am Abend des 4. November warten vor dem Istanbuler Silivri-Gefängnis Freunde und Verwandte auf die Freilassung von Ahmet Altan. 2016 war der prominente Autor und Journalist verhaftet und im Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Anklage lautete Mitgliedschaft in der verbotenen Gülen-Bewegung. Für die türkische Regierung ist die Vereinigung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putsch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Anfang Juli dieses Jahres revidierte eines der höchsten türkischen Gerichte das Urteil und nahm die lebenslange Haftstrafe zurück. Am 4. November wurden der Schriftsteller und die ebenfalls angeklagte Journalistin Nazlı İliçak unter bestimmten Auflagen aus der Haft entlassen. Auch Mehmet Altan, Ahmets Bruder, wurde freigelassen. Tahliye kararını duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. Als Reporter den Schriftsteller fragen, ob für ihn die Jahre im Gefängnis verlorene Jahre gewesen seien, antwortete er stoisch, keineswegs. Er habe die Zeit dort genutzt, um zu arbeiten. Am meisten habe er den Himmel, die Wolken vermisst und die Menschen, die er liebe, sagt Ahmet Altan, der bis zu deren Verbot 2016 Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Taraf war. In einem Gespräch, das Altan über seinen Anwalt mit der Journalistin Christiane Schlötzer führte, da war er bereits inhaftiert, sagte er, ich schreibe mit einem Kugelschreiber, den ich in der Kantine des Gefängnisses gekauft habe. Unter dem Titel »Ich werde die Welt nie wiedersehen« erschienen 2018 seine Texte aus dem Gefängnis. Darin beschreibt Altan, wie er verhaftet wurde, seine Erfahrungen in der Untersuchungshaft, seine Begegnungen mit den Polizisten, die Erlebnisse mit den Mitgefangenen. Bijan Samani liest nun einige Kapitel aus Ahmet Altans Erfahrungsbericht »Ich werde die Welt nie wiedersehen«. Wir hören das Anfangskapitel, ein einziger Satz. Ich erwachte. Es klingelte an der Tür. Ich sah herüber zu der elektronischen Uhr, die Anzeige 5.42 Uhr blinkte und verlosch. Die Polizei, dachte ich. Wie alle Oppositionellen in meinem Land ging ich jede Nacht zu Bett in der Erwartung, dass im Morgengrauen an meiner Tür geläutet würde. Ich wusste, dass sie kommen würden. Nun waren sie gekommen. Die Kleidung für den Polizeiüberfall und die Zeit danach hatte ich bereits parat. Eine weite schwarze Leinenhose, die ohne Gürtel auskam, weil der Bund von innen mit einer Kordel zusammengehalten wurde. Kurze, bis zu den Fußgelenken reichende schwarze Socken, bequeme Sportschuhe, ein leichtes baumwollenes T-Shirt und ein dunkles Hemd. Ich zog meine Überfallkleidung an und ging zur Tür. Durch den Spion sah ich nach draußen. Auf dem Treppenabsatz standen Polizisten der Abteilung Terrorbekämpfung in ihren Westen, wie sie nur bei Razzien getragen werden und auf deren Brust in Großbuchstaben TEM, Terrorbekämpfung, zu lesen ist. Sie waren zu sechst. Ich öffnete die Tür. Sie kamen herein mit den Worten, es liegt ein Befehl zur Durchsuchung und Abführung in Untersuchungshaft vor. Die Wohnungstür ließen sie offen. Die Polizisten teilten mir mit, dass auch für meinen Bruder, Mehmet Altan, ein Befehl zur Inhaftierung vorlag. Eine zweite Einsatztruppe warte vor seiner Tür, doch es würde nicht aufgemacht. Ich fragte nach der Nummer der belagerten Wohnung. Es stellte sich heraus, dass sie an der falschen Tür geklingelt hatten. Ich rief Mehmet an und sagte, wir haben Gäste, mach die Tür auf. Als ich das Handy zuklappte, streckte einer der Polizisten die Hand danach aus und sagte, das nehme ich mal mit. Dann verteilten sie sich in der Wohnung und begannen mit der Durchsuchung. Die Morgendämmerung zog herauf. Hinter den Hügeln hervorbrechende Sonnenstrahlen zeichneten lila, rote und fliederfarbene Wellenbewegungen in den Himmel, dessen helle Färbung an ein weißes Rosenblatt denken ließ. Ein friedlicher Septembermorgen brach an, der nichts von den Vorgängen in meiner Wohnung ahnte. Während die Polizisten meine Wohnung durchsuchten, setzte ich Teewasser auf. »Mögen Sie auch einen Tee?«, fragte ich sie. Sie sagten, dass sie keinen wollten. Die Stimme meines Vaters nachahmend fügte ich hinzu, dies ist keine Bestechung, Sie können ruhig einen Tee annehmen. Vor genau 45 Jahren waren sie in unsere Wohnung, auch zur Zeit der Morgendämmerung, eingefallen. Damals hatten sie meinen Vater mitgenommen. Der hatte die Polizisten gefragt, ob sie gerne einen Kaffee trinken würden, und nach ihrer ablehnenden Antwort lachend hinzugefügt, Sie können ihn ruhig trinken, dies ist keine Bestechung. Was ich gerade erlebte, war kein Déjà-vu. Es war die Wiederholung einer stets gleichen Realität. Weil dieses Land sich in seiner Geschichte sehr langsam bewegt, kann die Zeit nicht vorankommen. Sie dreht sich um, schaut zurück und wiederholt ihre eigene Vergangenheit. Nach 45 Jahren war die Zeit zu jenem Morgen zurückgekehrt. Im Laufe dieses 45 Jahre währenden Morgens war mein Vater gestorben und ich war älter geworden. Doch in Sachen Polizeiüberfall und Morgendämmerung hatte sich nichts geändert. Vor der offenstehenden Wohnungstür erschien mein Bruder Mehmet mit seinem Lächeln, das jeden Morgen meine Zuversicht stärkte. Er war von Polizisten umringt. Wir verabschiedeten uns voneinander. Sie führten Mehmet ab. Ich goss mir einen Tee ein, füllte eine Schale mit Müsli und Milch. Dann setzte ich mich in einen Sessel, trank meinen Tee, aß mein Müsli und wartete darauf, dass die Polizisten mit ihrer Durchsuchung fertig würden. Es war still in der Wohnung. Außer den Geräuschen, welche die suchenden Polizisten beim Verrücken der Möbel verursachten, war nichts zu vernehmen. Mindestens 20 Jahre alte Computer, die zu entsorgen ich nicht übers Herz brachte, weil ich an ihnen etliche meiner Romane verfasst hatte, seit Jahren angehäufte, aus der Mode gekommene Disketten, sowie den Laptop, mit dem ich zurzeit arbeitete, alles stopften sie in solide Kunststoffsäcke. Gehen wir, hieß es dann. Ich nahm meine Tasche, in die ich außer Wäsche zum Wechseln noch ein paar Bücher gesteckt hatte. Wir verließen die Wohnung und stiegen in das vor der Haustür wartende zivile Polizeiauto ein. Ich setzte mich und nahm meine Tasche auf den Schoß. Die Autotüren gingen zu. Die Toten, so heißt es, wissen nicht, dass sie gestorben sind. In der islamischen Mythologie gibt es die Vorstellung, dass der bestattete Leichnam sich erheben und nach Hause zurückkehren möchte, sobald die Trauergemeinde sich von seinem Grab entfernt hat. Erst wenn er beim Versuch aufzustehen mit dem Kopf an den Sargdeckel stößt, begreift er, dass er gestorben ist. Als die Autotüren zugingen, stieß auch mein Kopf an den Sargdeckel. Ich konnte die Türen dieses Autos nicht öffnen und ich konnte nicht aussteigen. Ich konnte nicht nach Hause zurückkehren. Nie mehr sollte ich die Frau, die ich liebte, küssen, meine Kinder umarmen, mich mit meinen Freunden treffen, in den Straßen herumlaufen können. Ein Arbeitszimmer, eine Maschine, an der ich schreiben könnte, eine Bibliothek gäbe es nicht mehr für mich. Einem Violinkonzert zu lauschen, auf Reisen zu gehen, Buchläden zu durchstöbern oder Brot vom Bäcker zu holen, sollte mir nicht mehr möglich sein. Nie mehr würde ich das Meer sehen, einen Baum betrachten, den Duft der Blumen, des Rasens, des Regens und der Erde einatmen können. Ins Kino zu gehen, noch einmal Spiegeleier mit Knoblauchwurst zu verspeisen, ein Glas Wein oder einen Drink zu mir zu nehmen, in einem Fischrestaurant meine Bestellung aufzugeben, auch das sollte es für mich nicht mehr geben. Ich könnte niemanden mehr anrufen, und auch mich könnte niemand am Telefon erreichen. Niemals mehr könnte ich selbst eine Tür öffnen und niemals mehr in einem Zimmer mit Vorhängen aufwachen. Sogar mein Name würde sich ändern. Ahmed Altan würde ausgelöscht. Fortan der in offiziellen Dokumenten aufgeführte Name Ahmed Hüsrev Altan verwendet werden. Wenn ich nach meinem Namen gefragt würde, müsste ich Ahmed Hüsrev Altan sagen, und wenn die Frage meiner Adresse galt, würde ich mit einer Zellennummer antworten. Von nun an würden andere entscheiden, was ich zu tun hätte, wo ich mich aufhalten und wo ich schlafen sollte, wann ich aufstehen müsste und was mein Name sein sollte. Ich würde unentwegt Befehle empfangen, bleib stehen, geh los, komm herein, Arme hoch, Schuhe ausziehen, sei still. Das Polizeiauto fuhr sehr schnell. Die Straßen waren menschenleer. Es war der erste Tag einer 12-tägigen Reihe von Feiertagen. Die meisten Bewohner der Stadt, darunter auch der Staatsanwalt, der unsere Abführung veranlasst hatte, waren in Urlaub gefahren. Der Polizist neben mir steckte sich eine Zigarette an. Kurz darauf hielt er mir das Päckchen hin. Ich schüttelte den Kopf und lehnte lächelnd ab. Ich rauche nur, wenn ich nervös bin. Während ich hilflos im Auto saß, unfähig, eine Tür zu öffnen, mit einer Zukunft, über die ich selbst nicht mehr bestimmen konnte, und sogar mit einem neuen Namen und gerade in einen armseligen, in einem Spinnennetz zappelnden Käfer verwandelt wurde, hatte ich mir einen solchen Satz, der diese Realität missachtete, ja, sich darüber lustig machte und einen ungeheuren Abstand zwischen mir und dieser Realität schaffte, nicht etwa ausgedacht. In keinem versteckten Winkel meines Bewusstseins hatte ich mich zu einem derartigen Satz entschlossen. Es war, als ob ein jemand in mir, den ich zwar nicht genau als ich empfand, der aber doch wohl ein Teil von mir war, da er mit meinem Mund und meiner Stimme sprach, im Polizeiwagen unterwegs zu einer Zelle mit Eisengittern verlauten ließ, dass er nur rauche, wenn er nervös sei. Dieser eine Satz veränderte plötzlich alles. So wie ein in die Luft geworfenes Samurai-Schwert einen Seidenschal mit einem Streich in zwei Teile trennt, wurde die Realität mit diesem Satz zweigeteilt. Eine Seite dieser Realität bestand aus einem Körper, aus Fleisch, Knochen, Blut, Muskeln und Nerven, der in einer Zange gefangen war. Auf der anderen Seite jedoch befand sich ein Bewusstsein, das sich mit allem, was diesem Körper zustieß, abfand, das darüber spotten konnte, das alles, was es erlebte und noch erleben würde, mit Abstand betrachtete und von einem tiefen Glauben an seine Unverletzlichkeit beseelt war. Wie Julius Cäsar, der während seiner Belagerung der Burg von Alesia erfuhr, dass ein großes Heer zur Unterstützung der Belagerten im Anmarsch war und daraufhin unverzüglich zwei miteinander verbundene Festungsmauern um die Zitadelle herum errichten ließ, wodurch die Belagerten nicht heraus und das heranrückende Heer nicht hinein konnten, hatte ich mit einem einzigen Satz zwei Festungsmauern errichtet. Mit ihnen verhinderte ich, dass die Bedrohungen des Lebens in mich hineindrangen, dass tief in meinem Bewusstsein versteckte Befürchtungen nach draußen gelangten und dass diese beiden Kräfte gemeinsam mich in Angst und Schrecken versetzten und vernichteten. Wieder einmal begriff ich, dass bei der Begegnung mit Tatsachen, die unser Leben völlig aus der Bahn werfen können, diese uns nur in ihren Strudel mitzureißen vermögen, wenn wir uns so verhalten, wie sie es erwarten, wenn wir uns ohne Widerstand ergeben. Als jemand, der in die schmutzigen, aufgetürmten Wellen solcher Realität hineingestoßen wurde, kann ich mir erlauben festzustellen, dass es sich bei deren Opfern durchweg um vernünftige Menschen handelt, die glauben, dass sie ihr Verhalten den Umständen anpassen müssen. Für alles, was uns in unserem Leben an bedrohlichen Situationen und gefährlichen Realitäten passieren kann, erwartet man von uns bestimmte Kommentare und Verhaltensweisen. Wenn wir uns diesen Schablonen widersetzen und Unerwartetes tun und sagen, sind es genau diese Realitäten, die aus dem Lot geraten und an den aufmüpfigen Wellenbrechern unseres Bewusstseins zerschellen. Und wir erhalten dadurch die Macht und das Vertrauen, uns aus den Trümmern dieser Realität eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Es kommt also darauf an, dieses unerwartete Verhalten zu zeigen und Dinge zu sagen, mit denen niemand rechnet. Wenn wir das zustande bringen und damit die auf unseren Körper gerichtete Lanze der Lächerlichkeit preisgeben, dann können wir, wie der junge Leutnant in Puschkins Erzählung »Der Schuss«, im Angesicht der auf uns gerichteten Pistole in aller Ruhe die Kirschen essen, die wir in unsere Mütze gefüllt hatten. Oder uns wie Borges verhalten und einem auf dunkler Straße plötzlich vor uns auftauchenden Dieb auf seine Drohung »Dein Leben oder dein Geld« seelenruhig mit »Mein Leben« antworten. Eine grenzenlose Macht können wir so erlangen. Ich weiß bis heute nicht, aus welcher geheimnisvollen Quelle dieser Satz hervorgekommen war, der meine Auffassung von allem, was ich erlebt hatte und noch erleben würde, veränderte. Was ich weiß, ist, dass in mir ein jemand versteckt ist, der in einem Polizeiwagen sitzen und sagen kann, dass er nur raucht, wenn er nervös ist. Dieser jemand ist, so glaube ich, aus vielen verschiedenen Stimmen, Lächeln, Sätzen, Absätzen und Schmerzen entstanden. Hätte ich nicht gesehen, wie mein Vater lächelte, als er vor 45 Jahren in einem Polizeiauto davonfuhr? Und hätte ich nicht von ihm gehört, wie der Botschafter Karthagos seine Hand ins Feuer hielt, als man ihm mit der Folter drohte? Hätte ich mich nicht daran erinnert, wie Seneca seine Freunde tröstete, während er auf Neros Befehl hin in einer mit heißem Wasser gefüllten Wanne sitzend seine Pulsadern durchtrennte? Und hätte ich nicht die Worte gelesen, die der erst 26-jährige Saint-Just in seinem letzten, in der Nacht vor seiner Hinrichtung verfassten Brief geschrieben hatte, nämlich: Die Bedingungen sind hart nur für jene, die darauf beharren, nicht zu sterben. Oder die Aussage von Epiktet: Auch wenn unsere Körper versklavt werden, kann unser Bewusstsein frei bleiben. Und wenn ich nicht davon gelesen hätte, dass Boetius sein wichtigstes Buch in der Todeszelle verfasst hatte, dann hätte ich mich in jenem Polizeiauto vor den mich bedrängenden Realitäten fürchten können und nicht die Kraft in mir gefunden, mich über diese lustig zu machen und sie dadurch zu zerschmettern. Ganz sicher hätte ich nicht mit einem aus meinem Innersten aufsteigenden heimlichen Gelächter jenen einen Satz aussprechen können, sondern mich kleinlaut den Bedingungen untergeordnet. Doch ein jemand in mir, der sich, wie ich annehme, aus den lichten Schatten all jener großartigen Toten zusammensetzt, hatte gesprochen und damit erreicht, dass alles, was ich erlebte, verändert war. Die Realität hat mich nicht packen können. Ich habe die Realität gepackt. Entspannt stellte ich meine Tasche auf dem Boden des durch erhellte Straßen rasenden Polizeiautos ab und lehnte mich zurück. Beim Polizeipräsidium angekommen, fuhr das Auto durch ein breites Tor in das Gebäude hinein. Dann rollte es eine sich abwärts windende Fahrbahn hinab. Das Licht nahm ab. Je weiter wir uns abwärts bewegten, desto dunkler wurde es. An einer Kurve hielt das Auto an. Wir stiegen aus und gingen durch eine Tür. Wir waren auf einem großen Areal angelangt. Dies war eine nach Stein, Schweiß und Feuchtigkeit riechende Unterwelt. In der schmutzig-gelbe, an einen Wald aus gefrorenem Schwefelmetall erinnernde Mauern, die Eintretenden der Erdoberfläche entrissen und von der die oben wandelnden Menschen nichts ahnten. Im monotonen, grellen Licht nackter Glühbirnen trug jeder die wächserne Starrheit des Todes im Gesicht. Polizisten in Zivil warteten darauf, die der Welt Entrissenen zu empfangen. Ein langer Korridor führte weiter ins Innere. Vor den Wänden stapelten sich Taschen und Plastiktüten. Sie erinnerten an Habseligkeiten von Unglücklichen im Meer verschollenen, wie sie ans Ufer gespült werden. Die Polizisten nahmen mir meine Schnürsenkel, meine Uhr, meinen Personalausweis und die Kordel ab, die meine Hose in der Taille zusammenhielt. Mit jeder ihrer Handlungen und jedem ihrer Worte trennten sie uns in dieser lichtlosen Tiefe von der Welt der Lebenden, so wie man eine faulige Stelle oder einen wurmigen Stiel aus einer Frucht herausschneidet. Mit meinen schnürsenkellosen Schuhen über den Boden schlurfend, folgte ich einem Polizisten durch den Korridor ins Innere. Der Polizist schloss eine Tür auf. Wir betraten einen sehr engen Korridor, dessen stickige Hitze den Menschen wie die Klaue eines wilden Tieres packte. Zellen mit schweren Eisengittern davor waren in diesem Korridor aneinandergereiht. Sie waren zum Bersten gefüllt mit Menschen, die am Boden lagen. Mit ihren ungepflegten Bärten, müden Augen, nackten Füßen und verschwitzten Körpern schienen sie die ihre persönlichen Eigenheiten ausmachenden Grenzen aufgegeben zu haben. Sie waren zu einem riesigen, beweglichen Fleischklumpen verschmolzen. Neugierige und beunruhigte Augen sahen mich an. Der Polizist steckte mich in eine der Zellen und schloss die Tür ab. Wie die anderen zog ich meine Schuhe aus und legte mich hin. Einen Platz zum Stehen gab es in dieser niedrigen, mit Menschen überfüllten Zelle nicht. In wenigen Stunden hatte ich eine zeitliche Entfernung von 500 Jahren zurückgelegt und war in den Verliesen der mittelalterlichen Inquisition angekommen. Ich lächelte dem Polizisten zu, der vor meiner Zelle stand und mich beobachtete. Von außen betrachtet war ich der weißbärtige alte Ahmed Hüsrev Altan, der in einem dunklen, stickigen Käfig mit Eisengittern eingeschlossen war. Doch das war die Realität derer, die mich dort gefangen hielten. Ich habe diese Realität umgekehrt. Ich war der Leutnant, der seelenruhig Kirschen aus seiner Mütze isst, während die Pistole seines Gegners auf ihn gerichtet ist. Ich war Borges, der dem Dieb mit »Mein Leben« antwortet, als dieser ihn vor die Wahl »Dein Leben oder dein Geld« stellt. Und ich war Cäsar, der die Festungsmauern von Alesia errichten ließ. Denn ich rauchte nur, wenn ich nervös war. Am Dienstag mit Texten aus dem Gefängnis des türkischen Schriftstellers Ahmet Altan. Der Friedhof der rosa Akten. Der Morgen naht, aber es ist immer noch dunkel. Zusammen mit Mehmet warten wir, umzingelt von 10 bis 12 Polizisten, im 7. Stock des Gerichtsgebäudes im Korridor, dessen greller Neon- und Glimmerschieferglanz Erinnerungen an Diners in der amerikanischen Provinz heraufruft. Wir sind beide abgemagert. Schlechte Ernährung und schlechter Schlaf haben Spuren in unsere Gesichter gezeichnet. Gegen Abend hat man uns aus den Käfigen der Untersuchungshaft, in welchem wir 12 Tage lang eingeschlossen waren, herausgeholt und zum Gerichtsgebäude gebracht. Dort verfrachteten sie uns in einen im untersten Stock gelegenen Raum mit Eisengittern, an dessen Wänden Holzbänke aufgestellt waren. Wir setzten uns auf eine der Bänke. Ein weiterer Angeklagter, der mit uns zusammen vor Gericht gestellt werden sollte und den wir dort zum ersten Mal sahen, wartete mit uns. In einem an der gegenüberliegenden Wand aufgehängten Fernseher lief eine türkische Serie. Bild und Ton waren sehr schlecht. Auf einem Schildchen neben dem Apparat konnte man lesen: »Niemand außer dem für den TV-Verantwortlichen darf das Gerät bedienen.« Wir warteten dort mehr als 3 Stunden. Dann kamen Polizisten und nahmen mich mit. Sie brachten mich ins Büro des Staatsanwalts. Mein Anwalt kam auch dazu. Der Staatsanwalt war der gleiche, der Mehmets und meine Untersuchungshaft angeordnet hatte, mit der Begründung, dass wir während einer Fernsehsendung, an der wir gemeinsam kurz vor dem 15. Juli 2016 teilgenommen hatten, eine unterschwellige Botschaft verbreitet hätten. Das Dienstzimmer war ein kleiner Raum. Der Staatsanwalt begann, meine Aussage anzuhören. Er stellte nicht eine einzige Frage im Zusammenhang mit dem Militärputsch, den Putschisten oder der uns unterstellten unterschwelligen Botschaft. Seine Fragen betrafen unsere vor 10 Jahren gegründete Zeitung, bei der ich über 5 Jahre als Herausgeber fungiert und von der ich mich 2012 getrennt hatte, sowie in dieser Zeitung veröffentlichte Nachrichten. Irgendwann behauptete er: »Wir haben festgestellt, dass es zwischen dieser Zeitung und den Putschisten Verbindungen gab.« »Wo sind Ihre Beweise?«, fragte ich. Er entgegnete mit einem Satz, den er offensichtlich in Hollywood-Filmen gehört hatte und jetzt unbedingt loswerden wollte: »Hier stelle ich die Fragen.« »Ja, fragen Sie nur, aber wenn Sie behaupten, etwas festgestellt zu haben, dann müssen Sie dafür Beweise vorlegen.« Ein solcher Beweis ist natürlich weder an jenem Tag noch später aufgetaucht. Der Staatsanwalt wirkte rastlos. Er lief unaufhörlich auf und ab, setzte sich zwischendurch und stand gleich wieder auf. Mitten im Verhör begann er aus einem Ohr zu bluten. Während er sich Papiertücher ins Ohr stopfte, um die Blutung zu stillen, stellte er mir Fragen über Nachrichten, die vor 6 bis 7 Jahren erschienen waren. Die blutigen Papiertaschentücher legte er auf seinen Tisch, wo sie bald einen kleinen Haufen bildeten. Obwohl er immer noch keine einzige Frage im Zusammenhang mit dem Putsch an mich richtete, beendete er die Vernehmung. Die Polizisten brachten mich wieder nach unten und nahmen Mehmet mit zur Vernehmung. Inzwischen ging es auf Mitternacht zu. Ich setzte mich auf die Holzbank und sah zu dem krächzenden Fernseher hinüber. Auf dem Bildschirm lief eine Kampfszene. 2 Gruppen beschossen sich gegenseitig. Dann sah ich, wie ein Mädchen und ein junger Mann Hand in Hand davonliefen. Aus den Fragen des Staatsanwalts war für mich nicht klar geworden, mit welchen Beschuldigungen sie uns anklagen würden. Das Sitzen hatte mich ermüdet. Ich lief hin und her, von einer Wand zur anderen. Zwei Stunden später brachten sie auch Mehmet nach unten. Und wieder warteten wir. Plötzlich erschien eine größere Gruppe von Polizisten, um uns erneut nach oben zu bringen. Der Staatsanwalt hatte uns mit der Forderung nach Festsetzung an den Gerichtshof weitergeleitet. Dieser bestand aus einem einzigen Richter. Der kleine Gerichtssaal war sehr heiß. Benommen von der Hitze warf der Richter andauernd seine Robe nach hinten in dem Versuch, sich Kühlung zu verschaffen. In Untersuchungshaft genommen hatte man uns mit der Beschuldigung, eine unterschwellige Botschaft verbreitet zu haben. Doch unser Vergehen hatte sich plötzlich geändert. Dem Gericht zugeführt wurden wir mit der Beschuldigung, am Putsch teilgenommen zu haben. Am Beginn der Verhandlung fragten wir den Richter, was ist aus der Beschuldigung der Verbreitung einer unterschwelligen Botschaft geworden, mit der wir in Untersuchungshaft gesteckt wurden? Die mit einem ironischen Lächeln erfolgte Antwort des Richters verdient es, in die Geschichtsschreibung der Jurisprudenz einzugehen. Unsere Staatsanwälte lieben es, Wörter anzubringen, die sie nicht verstehen. Danach begann die Befragung durch den Richter. Haben Sie sich nicht denken können, dass diese Männer einen Putsch durchziehen würden? Und mit einem selbstgefälligen Lächeln fügte er hinzu, ich habe das erwartet. Unsere Verteidiger erhoben Einspruch. Einen Putsch nicht vorherzusehen ist kein Verbrechen. Mit dieser Beschuldigung können Sie unsere Mandanten nicht anklagen. Der Richter räkelte sich und sagte, ich klage doch niemanden an, mein Lieber. Wir unterhalten uns einfach ein bisschen. Danach wieder eine eigenartige Feststellung. Sie haben behauptet, dass die Regierung Unregelmäßigkeiten begangen hat. Unsere Anwälte erhoben abermals Einspruch. Das Gleiche behauptet der Vorsitzende der Opposition. Mit der Aussage, dass die Regierung Unregelmäßigkeiten begeht, kann man niemanden als Putschisten anklagen. Der Richter gab hierauf keine Antwort. Stattdessen wendete er sich an mich. Hätten Sie doch einfach immer nur Romane geschrieben und sich nicht mit politischen Themen befasst. Ich wurde langsam ungehalten. Am frühen Morgen hatte man uns unter der Anschuldigung, Putschisten zu sein, mit dem Vorsatz, uns festzunehmen, vor Gericht gestellt. Und hier stand uns jetzt ein Mann gegenüber, der dummes Zeug schwätzte. Sie haben uns in Untersuchungshaft genommen, weil wir eine unterschwellige Botschaft verbreitet hätten. Dann haben Sie, ohne uns einen Grund zu nennen, diese Beschuldigung fallen gelassen und behauptet, wir seien Putschisten. Selbst wenn sämtliche Staatsanwälte und Richter dieses Gerichts zusammenkämen, fänden sie nicht einen einzigen Beweis für diese Behauptung. Mein Bruder Mehmet seinerseits sagte, mein ganzes Leben lang habe ich gegen Putsche angekämpft und jetzt kommen Sie und verurteilen Kritik an der Regierung als eine putschistische Unternehmung? Dafür gibt es keinen einzigen Beweis, kann es auch gar nicht geben. Der Richter ordnete eine Pause für die Urteilsfindung an. Der Morgen naht bereits, doch es ist noch dunkel. Wir warten auf das Urteil des Richters. Werden wir nach Hause gehen oder ins Gefängnis kommen? Ein Mann, der abwegige Fragen stellt, wird über uns ein Urteil fällen. Um uns herum eine große Menge Polizisten. Wir sind müde und bedrückt. Ich schaue aus dem Fenster. Die Stadt ist still. Sie schläft noch. Die Straßen sind leer. Die Straßenbeleuchtung kommt mir matt vor. Es entsteht eine Bewegung. Der Richter hat sein Urteil gefällt. Sie holen uns wieder in den Verhandlungssaal. Der Richter liest seinen Urteilsspruch. Ahmet Hüsef Altan, freigesprochen mit gerichtlicher Kontrolle. Gerade will ich mich freuen, da höre ich die Fortsetzung des Urteils. Mehmet Hassan Altan in Haft genommen. Ich verspüre einen physischen Schmerz, als ob man mir eine Eisenstange durch die Leber und den Rücken gestoßen hätte. Gleichzeitig ergreifen mich ein gewaltiger Zorn und eine große Hilflosigkeit. Mehmet dreht sich zu mir um und lächelt. Er ist glücklich, weil sie mich freigelassen haben. Die Polizisten bringen uns ins unterste Stockwerk. Auf Mehmet wartet vor der Tür ein Polizeiauto, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Wir umarmen uns. Mehmet tröstet mich. Sei nicht traurig. Es ist gut, dass einer von uns draußen ist. Sie verfrachten ihn ins Polizeiauto. Ich schaue dem Wagen hinterher. Mir wird bewusst, dass ich meinem Bruder kein Wort des Abschieds hatte sagen können. Zwei Polizisten kommen, um mich aus dem Gerichtsgebäude herauszubringen und freizulassen. Sie schließen eine eiserne Tür auf. Wir betreten einen Korridor. Dort treffe ich auf einen Anblick, wie er mir in meinem ganzen Leben noch nicht untergekommen ist. Auf dem Boden liegen tausende von achtlos hingeworfenen rosa Aktenordnern, übereinander gestapelt wie ein Haufen toter Schildkröten. Ordner, angefüllt mit Namen, Verleumdungen, Morden, Trennungen, Streitereien und Bankrotterklärungen, Lebensgeschichten, die in den Tiefen eines Gerichtsgebäudes verschollen sind. Ein aus rosa Aktenordnern bestehender geheimer Friedhof. Wir stoßen die Ordner mit den Füßen zur Seite und bahnen uns einen Weg durch den Korridor. Der Weg ist lang und überall diese Ordner. Manchmal treten wir auch darauf. Und dabei überfällt mich ein unangenehmes Gefühl, als ob ich auf Menschen treten würde. Der Korridor findet ein Ende. Wir gehen eine Treppe hinauf. Die Polizisten öffnen die Haupttür und lassen mich heraus. Der Tag bricht an. Die Kühle des Morgens lässt mich frösteln. Ich hole tief Atem. Ich bin frei, zornig und sehr traurig. Ich weiß noch nicht, dass meine Traurigkeit von kurzer Dauer sein wird, dass am Abend des gleichen Tages ein Urteil über meine Festnahme und Verhaftung ausgesprochen werden wird. Sie werden mich in das gleiche Gefängnis schicken, in das Sie meinen Bruder gebracht haben. Als sich am 4. November die Tore des Silivri-Gefängnisses öffneten, dachten viele der namhaften Schriftsteller weltweit, dass Altans Kalvarium beendet sei. Auch in München hoffte man, den Schriftsteller empfangen zu können, um ihn für seinen eindringlichen Bericht den diesjährigen Geschwister-Scholl-Preis überreichen zu können. Doch letzte Woche bestätigten Amnesty International und Reporter ohne Grenzen eine Meldung der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass am 12. November Ahmet Altan erneut verhaftet wurde. Begründung: Es bestehe Fluchtgefahr. Mein Leben äfft meinen Roman nach. Wie mein Held sitze ich in Haft, heißt es im Kapitel »Der Romancier, der sein eigenes Schicksal schrieb«. Sie sitzen auf einem 2 Meter hohen Podest. Sie tragen schwarze Roben mit roten Kragen. In einigen Stunden werden Sie über mein Schicksal entscheiden. Ich sehe Sie mir an. Den Mäuren, den 3 Schicksalsgöttinnen, welche die Lebensfäden durchtrennen, sehen Sie nicht ähnlich. Eher erinnern Sie, die gerade aus Langeweile ihre Krawatten lockern, an die kleinen Beamten, wie wir sie bei Gogol antreffen. Der vorsitzende Richter, er sitzt in der Mitte, breitet seinen rechten Arm wie ein Stück nasser Wäsche über dem Podest aus. Dabei bewegt er seine Finger schnell und betrachtet sie aufmerksam. Sein Gesicht ist lang und schmal, seine Brauen ausgedünnt und farblos. Unter halbgeschlossenen, geschwollenen Augenlidern sind keine Pupillen zu erkennen. Diese Augen bestehen aus nichts als toter Feuchte. Er hat einen eigenartigen Tick, der sich verstärkt, wenn die Verteidiger das Wort haben. Eine kleine Beule rollt unter seiner Haut vom Kinn bis zu den Augen herauf. Immer wieder schaut er auf sein Handy und liest seine eingehenden Nachrichten. Als einer unserer Mitangeklagten sagt, er habe demnächst eine Bypass-Operation, zieht der vorsitzende Richter das Mikrofon zu sich heran und verkündet mit mechanischer Stimme: Das Krankenhaus hat uns informiert, dass Ihrem Gefängnisaufenthalt nichts im Wege steht. Das Mikrofon nimmt er auch jedes Mal, wenn die Verteidiger zu den wichtigsten Argumenten kommen. Wieder ertönt dann die mechanische Stimme: Kommen Sie zum Punkt, Sie haben noch 2 Minuten. Dazu fällt mir ein, was Elias Canetti über solche Leute schrieb. Hoch angesehen, in Sicherheit und Seelenfrieden, hören sie sich von vornherein entschlossen, sich nicht erweichen zu lassen, die Gesuche der Menschen an. Kann man sich ein gemeineres Betragen auch nur vorstellen? Während die Angeklagten und ihre Verteidiger sprechen, lehnt der etwas dickliche Richter mit Silberblick rechts neben dem Vorsitzenden sich bequem in seinem Sessel zurück und betrachtet die Decke. Der befriedigte Ausdruck in seinem Gesicht lässt vermuten, dass er sich Tagträumen hingibt. Wenn er nicht träumt, schläft er mit dem Gesicht in der aufgestützten Hand. Der Richter zur Linken hat seinen Computer vor sich und liest unentwegt irgendetwas darin. Gegen Mittag teilen sie uns mit, dass sie sich zur Beratung zurückziehen. Wir sind von Gendarmen umringt. Neben uns und hinter uns je eine Rotte. Weiter hinten eine weitere Aufstellung von Gendarmen in Robocop-Uniformen mit gepanzerten Brust- und Knieschonern. Von je einem von ihnen am Arm geführt, werden wir durch ein Doppelspalier von Gendarmen und anschließend über eine enge Treppe nach unten gebracht. Sie stecken uns in eine gekachelte Zelle mit Eisengittern davor. Wir sind 5 Männer. Da sich unter den 6 Angeklagten eine Frau befand, hatte man sie woanders untergebracht. Weil das Verfassungsgericht nach einem Antrag meines Bruders Mehmet Altan die uns zur Last gelegten Anklagepunkte geprüft und befunden hatte, dass niemand aufgrund solcher Beweise verhaftet werden kann, waren die mit uns zusammen dem Richter vorgeführten Journalisten optimistisch und voller Hoffnung. Ich teilte ihre Hoffnung nicht. Mit angespannten Schritten durchmessen wir die Zelle hin und her von einer Wand zur anderen. Unsere von den Kacheln zurückgeworfenen Schatten versuchen uns zu folgen. Die Minuten passen sich unserem Gesprächstempo an und vergehen mal schneller, mal langsamer. Wenn sie sich verlangsamen, werden sie scharf wie eine Rasierklinge. Wir spüren, wie sie in uns blutige Wunden schlagen, doch das verheimlichen wir voreinander. Vulnera omnes, ultima necat. Alle verwunden sie, doch die letzte tötet. Wir alle kennen diese Wahrheit, seit die alten Lateiner sie aussprachen. Doch die sich ständig verlangsamenden Minuten, die du in einer Zelle verbringst, während du darauf wartest, ob du lebenslänglich bekommst oder nicht, sind Folter. Dabei bemerke ich mit einiger Verwirrung, dass sich unter meinem realistischen Pessimismus immer wieder kleine Funken von Hoffnung ihren Weg bahnen. Unter meiner mit Überzeugung ertönenden inneren Stimme, diese Rechtsverdreher werden sich nicht scheuen, jede Art von Unrecht anzuwenden, vernehme ich ein geflüstertes: So weit können Sie den Irrsinn doch nicht auf die Spitze treiben. Obwohl ich mich dafür schelte und im Grunde weiß, dass es unangebracht und nutzlos ist, kann ich dieses Flüstern nicht zum Schweigen bringen. Wenn der Mensch innerlich friert, ist die Hoffnung ein so herzerwärmendes, anschmiegsames und berauschendes Gefühl, dass es ihm unmöglich ist, sie aufzugeben. Von dieser Hoffnung genährte Tagträume rühren sich mit vorsichtigen Schritten in den hinteren, schattigen Bereichen meines Bewusstseins. Ich trete durch das Gefängnistor nach draußen, ein tiefer Atemzug, eine erste Umarmung, Worte der Freude, ein Hauch von Glück und über allem ein weiter blauer Himmel. Während ich mich solchen Tagträumen hingebe, entscheiden 3 Männer da oben über mein Schicksal. Vielleicht haben sie bereits entschieden. Plötzlich brechen mit einem heftigen Stoß Magmaschichten in den Tiefen meines Gedächtnisses auf. Sätze kommen hervor wie vergessene, auf einem geheimen unterirdischen Fluss schwimmende Seerosen. Ich erinnere mich an einen Abschnitt meines Romans wie ein Schwertstreich. Während ich von einem der dort auftretenden Protagonisten berichtete, der nach seiner Festnahme in einem Zimmer auf sein Urteil wartete, hatte ich Folgendes geschrieben: Die Zeitspanne, die zwischen einer jähen Wendung des Schicksals lag und dem Moment, in welchem diese dem Menschen bewusst wurde, erschien ihm als das tragischste und beängstigendste Bruchstück im Leben des Menschen. Die Zukunft löst sich aus dem unergründlichen Dunkel und nimmt klare Gestalt an. Aber der Mensch sieht die sich für ihn abzeichnende Zukunft nicht und erwartet stattdessen eine mit anderen Hoffnungen, anderen Erwartungen gespeiste Zukunft. Diese Unkenntnis dessen, was das Schicksal bereithält, war schrecklich und stellte für ihn die größte Schwäche der Menschheit dar. Die Erinnerung an jene Sätze lässt mich schaudern. Vor Jahren hatte ich geschrieben, was ich jetzt erlebe. Ich lebe jetzt, was ich damals schrieb. Ein Romancier, der seinen eigenen Roman erlebt. Ein schrecklicher Satz hallt durch mein Inneres. Mein Leben äfft meinen Roman nach. Vor Jahren wandelte ich durch dieses rätselhafte und dunstige, in seinen Grenzen nicht klar markierte Gebiet, wo das Leben und die Literatur sich gegenseitig berühren. Ich war dort damals meinem eigenen Schicksal begegnet, doch ich hatte es nicht als solches erkannt, sondern es als das Schicksal eines anderen erzählt. Wie mein Held von damals sitze ich in Haft. Genau wie er warte ich, eingeschlossen in einem Zimmer, auf mein Urteil. Genau wie er kenne ich mein Schicksal, das in diesem Moment vielleicht bereits besiegelt ist, nicht. Und genau wie er durchlebe ich die schlimmste Hoffnungslosigkeit, die den Menschen befallen kann. Wie ein fluchbeladener Hellseher habe ich Jahre zuvor, ohne es zu wissen, meine eigene Zukunft vorausgesehen. In meinem Inneren geht es zu, als kreisten die Hexen aus Macbeth dort herum. Wie viele Hexen, wie viele Zauberer, wie viele Hellseher leben in einem Schriftsteller? Welche von meinen aufgeschriebenen Entwürfen werden sich noch verwirklichen? Mit welchen anderen, mir nicht bewussten, meiner Erinnerung entfallenen Sätzen habe ich mich selbst verflucht? Ich spüre, wie ich in die Tiefen eines schwindelerregenden, brausenden Strudels mitgerissen werde. Eines Strudels, in dem sich mein Roman und mein Leben, Realität und Fiktion umeinander schlingen, ihre äußeren Erscheinungen austauschen, sich gegenseitig nachahmen und einer des anderen Stelle einnimmt. Ich bin ein Hellseher. Ich bin die Voraussage. Ich bin das Opfer. Mit meinen Sätzen kann ich Lebende töten und Tote zum Leben erwecken. Ist es diese Fähigkeit, die allen Schriftstellern eigen ist, die den Zorn der Götter auf mich zog? Bin ich deswegen verflucht? Hat man mich aus diesem Grund mein eigenes Schicksal schreiben lassen? In dem Strudel, der mich herumwirbelt und dem ich nicht entkommen kann, verwandle ich mich in meinen Helden. Was für ein Schicksal hatte ich ihm damals zugedacht? Wie war nochmal sein Ende? Plötzlich höre ich eilig näher kommende Polizeistiefel. Nachdem die Gendarmen sich in zwei Reihen aufgestellt haben, ertönt eine Stimme: Los, das Urteil ist gefällt. Plötzlich fällt es mir wieder ein. Mein Protagonist wurde verurteilt. Das war das Schicksal, das ich mir für ihn ausgedacht hatte. Auch ich werde verurteilt werden, weil ich das so geschrieben habe. Das Schicksal kann mich nicht unvorbereitet erwischen, denn ich habe es schon vorher festgelegt. Sie bringen uns wieder nach oben. Wir treten in den Gerichtssaal ein und setzen uns. Die Richter kommen und ziehen ihre schwarzen Roben wieder über, die sie auf ihren Plätzen zurückgelassen hatten. Der vorsitzende Richter, der mit den feuchten, toten Augen, liest das Urteil. Lebenslänglich mit erschwerten Haftbedingungen. Wir werden den Rest unseres Lebens allein in einer Zelle von 3 Metern Länge und 3 Metern Breite verbringen. Eine Stunde täglich werden sie uns heraus an die Sonne lassen. Wir werden nie begnadigt werden und in der Gefängniszelle sterben. So lautet das Urteil. Ich strecke meine Hände aus. Sie legen mir Handschellen an. Ich werde die Welt nie wiedersehen. Nie wieder werde ich einen Himmel sehen, der nicht von den Mauern des Gefängnishofs eingegrenzt ist. Altans Texte zeigen auf eine ruhige, klare Weise, wie es im Augenblick um die Türkei bestellt ist. Vor allem aber zeugen die Berichte von einer großen Standhaftigkeit. Die Literatur ist am Ende stärker als alle Willkürjustiz, als jede Despotie. Sein Buch mahnt uns darüber hinaus auch dazu, all die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die wie der Schriftsteller in Haft sitzen, weil sie mundtot gemacht werden sollen, lautet die Begründung der Jury des Geschwister-Scholl-Preises, der am 25. November in München an Ahmet Altan verliehen wird. Wir beenden unsere Lesung mit dem Kapitel »Das Paradox des Schriftstellers«. Ein Objekt in Bewegung ist weder dort, wo es ist, noch dort, wo es nicht ist. So heißt es in Zenons viel diskutiertem Paradox. Ich bin allerdings seit jeher der Auffassung, dass dieses Diktum zur Literatur und erst recht zum Schriftsteller viel besser passt als zur Physik. Ich schreibe diese Zeilen aus einer Gefängniszelle. Welche Erzählung auch immer Sie mit diesem Satz beginnen, ihr wird allein dadurch eine angespannte Schroffheit verliehen und eine bedrückende, aus einer düsteren, mysteriösen Welt ertönende Stimme, sowie das Bild eines standhaften, unschuldigen Helden und natürlich eine nicht einmal besonders versteckte Bitte um Mitgefühl. Es ist ein gefährlicher Satz, der sich gut einsetzen lässt, um menschliche Regungen zu manipulieren. Und Schriftsteller können durchaus der Versuchung erliegen, zur Erreichung ihrer eigenen Ziele mit diesem einen Satz die Gefühle ihrer Leser auszunutzen. Dieser Satz ist so stark, dass er dem Autor das Mitleid der Leser sichert, selbst wenn seine Absicht erkennbar ist. Aber halt, bevor Sie für mich die Trommeln des Mitleids rühren, hören Sie doch, was ich Ihnen zu erzählen habe. Ja, ich werde in einem Hochsicherheitsgefängnis mitten im Nirgendwo festgehalten. Ja, ich sitze in einer Zelle fest, deren schwere Tür sich mit dem rasselnden Klang von Eisen öffnet und schließt. Ja, mein Essen kommt durch eine Klappe in der Mitte der Tür. Ja, selbst der kleine gepflasterte Hof, in dem ich auf- und abgehe, ist mit einem Eisengitter gedeckt. Ja, ich darf mit niemandem sprechen, außer mit meinen Kindern und meinen Anwälten. Ja, sogar meinen Lieben ein paar Zeilen zu schreiben ist verboten. Ja, wenn eine Untersuchung im Krankenhaus ansteht, ziehen sie aus einem Eisenbündel ein paar Handschellen hervor und legen sie mir an. Ja, jedes Mal, wenn sie mich aus der Zelle holen, prasseln Befehle wie Arme hoch, Schuhe ausziehen gegen mein Gesicht. All dies ist wahr, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Bis heute bin ich noch nie im Gefängnis erwacht. Nicht ein einziges Mal. Wenn an Sommermorgen die ersten Sonnenstrahlen sich durch die nackten Eisengitter zwängen und wie glänzende Speere auf mein Kissen fallen, höre ich das muntere Gezwitscher der Zugvögel, die sich unter dem Vordach des Innenhofs ihr Nest gebaut haben, untermalt von dem eigenartigen knirschenden Geräusch, das entsteht, wenn Gefangene in den Nachbarhöfen auf leere Plastikflaschen treten. Beim Erwachen wähne ich mich in der von einem weitläufigen Garten umgebenen Villa, in der ich meine Kindheit verbrachte. Manchmal auch, und dafür weiß ich wirklich keinen Grund zu nennen, in einem Hotel in einer der belebten Pariser Straßen, wie wir sie aus dem Film Irma La Douce kennen. Wenn der Herbstregen eingesetzt hat und wütende, gegen unser vergittertes Fenster schlagende Nordwinde mich aufwecken, beginne ich den Tag in einem Hotel am Ufer der Donau, vor dem jede Nacht Fackeln angezündet werden. Und wenn ich im Winter bei meinem Erwachen das Flüstern des in den Gittern angesammelten Schnees vernehme, wähne ich mich hinter der Glasfront der Datscha, in der Dr. Chivago Zuflucht fand. Bis heute bin ich noch nie im Gefängnis erwacht, nicht ein einziges Mal. In meinen nächtlichen Abenteuern geht es um einiges bewegter zu. Wenn ich mich nicht in Londoner Hotels oder Istanbuler Restaurants am Meeresufer aufhalte, streife ich über die Inseln Thailands, durch Amsterdams Straßen, durch die geheimen Labyrinthe von Paris, die norwegischen Fjorde und kleine Ortschaften mit schneebedeckten Straßen in Alaska. Sie können mir an den Ufern des Amazonas begegnen, an einem mexikanischen Strand, in den Savannen Afrikas. Tag aus, Tag ein rede ich mit Menschen, die niemand sieht noch hört, mit Menschen, die nicht existieren, deren Existenz erst beginnen wird, wenn ich über sie schreibe. Ich lausche ihren untereinander geführten Gesprächen und erlebe mit ihnen ihre Abenteuer, ihre Hoffnungen und Befürchtungen, ihre Freuden, Leiden und ihre Liebe. Manchmal lache ich während meiner Runden im Hof leise vor mich hin. Die Gespräche der von mir Belauschten können recht unterhaltsam sein. Da ich ihre intimen Äußerungen nicht im Gefängnis zu Papier bringen will, präge ich das alles mit der dunklen Tinte meines Gedächtnisses tief in mein Bewusstsein ein. Ich weiß, dass man mich als schizophren bezeichnen darf, solange diese Menschen nur in meinem Bewusstsein leben. Ebenso wie ich weiß, dass ich ein Schriftsteller bin, der sie eines Tages mit seinen Sätzen in den Seiten eines Buches ans Tageslicht bringen wird. Ich vergnüge mich damit, wie auf einer Schaukel zwischen Schizophrenie und Autorenschaft hin und her zu schwingen. Ich erhebe mich in die Luft wie ein Rauch und stehle mich aus dem Gefängnis, begleitet von den Menschen, die bisher nur in meinen Gedanken leben. Die mich hier eingesperrt haben, mögen die Macht dazu besitzen, doch mich im Gefängnis festzuhalten, dazu reicht ihre Macht nicht. Ich bin Schriftsteller. Ich bin weder, wo ich bin, noch wo ich nicht bin. Ihr könnt mich einsperren, wo immer ihr wollt. Auf den Flügeln meiner unendlichen Vorstellungskraft werde ich die ganze Welt bereisen. Außerdem habe ich überall auf der Welt Freunde, die mir beim Reisen helfen, wobei ich die meisten von ihnen überhaupt nicht kenne. Jedes Auge, das meine Zeilen liest, jede Stimme, die meinen Namen nennt, nimmt mich wie eine kleine Wolke bei der Hand und fliegt mit mir über weite Ebenen, Wälder, Quellen, Meere, Städte und Straßen. Ohne große Worte gewähren meine Freunde mir Gastrecht in ihren Häusern, Sälen und Zimmern. In einer Gefängniszelle eingesperrt bereise ich die ganze Welt. Wie Sie sicher bereits erraten haben, besitze ich eine göttliche Arroganz, die, obwohl selten eingestanden, den Schriftstellern ureigen ist und seit Jahrtausenden von Generation zu Generation weitergereicht wird. Dazu kommen ein Selbstvertrauen, das wie eine Perle in der soliden Schale der Literatur herangewachsen ist, und eine mir durch den stählernen Panzer meiner Bücher garantierte Unverletzlichkeit. Ich schreibe diese Zeilen in einer Gefängniszelle. Aber ich bin nicht gefangen. Ich bin Schriftsteller. Ich bin weder dort, wo ich bin, noch dort, wo ich nicht bin. Ihr könnt mich ins Gefängnis stecken, doch ihr könnt mich dort nicht festhalten, weil ich die Zaubermacht besitze, die allen Schriftstellern eigen ist. Ich kann mühelos durch Wände gehen.